1. Bin ich nicht freiend ein Apostel? Habe ich nicht an Siren Herrn Jesus gesehen und seide nicht selbst das Ergebnis meiner Arbeit im Herrn? 2. Auch wenn ich für and vielleicht kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, denn es sei das sich bei seichen meins Apostelamts im Herrn. 3. Dies ist mein Vertiedigung gegenüber denen, die mein AMT in Frage stellen. Für haben wir nicht dies recht, zu essen und zu trinken? 5. Haben wir nicht auch das recht, ein Glaubige Frau als Ehefrau mit uns zu führen, so why es die anderen Apostel, die Brüder des Herrn und sogar Kephas tun? 6. Oder sind nur Barnabas und ich nicht berechtigt, uns hier arbeit ruhen zu lassen und uns versorgen zu lassen? 7. Wer dient denn als Soldat auf ihn kosten? Wer flant einen Weinbog, one von seinen Früchten zu essen? Oder wer hütet ein Herd, one von ihrer Milch zu trinken? 8. Sprech ich hier ne aus menschlicher Sicht, oder bestätigt das Gesetz nicht dasselbe Prinzip? 9. Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst einem Ochsen, der Drischt, das Maul nicht verbinden, kommet sich Gott debiner am die Ochsen, oder spricht er nicht viel mehr für uns all? 10. J.A. Es ist am Anseretwillen geschrieben, damit der Flüge in der Hoffnung flat und der Drescher in der Erwartung arbeitet, seinen Anteil und der Ernte zu erhalten. 11. Wenn wir you geistlich Gutter gesat haben, ist es dann zu viel verlangt, wenn wir dafür von euren materiellen Guten ernten? 12. Wenn ander ein solches recht über you haben, sollten wir es dann nicht umso mehr haben. Denn ich habe wo Diocese recht nicht in Ansprach genommen, sondern ertragen als am dem Evangelium Christi kein Hindernis in den Weg zu legen. 13. Wisst ihr nicht, dass Diogenes, die im Tempel dienst tun, auch vom Tempel leben, und dass Diogenes, die im Alter dienen, ihren Anteil vom Alter erhalten? 14. Ebenso hat der Herr angeordnet, dass Diogenes, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. 15. ICH personlich habe jedoch keines dieser Rechte in Ansprach genommen, und ICH schreibe dies auch nicht, damit es bei mir angewendet wird, denn ICH wird lieber sterben, als dass mir dieser Grund zum Ruhmen genommen wird. 16. Wenn ICH das Evangelium verkündigt, ist das kein Grund für mich zu ruhmen, denn ICH bin dazu gezwungen, wie mir, wenn ICH das Evangelium nicht verkündigen wird. 17. Wenn ICH dies freiwillig tät, hat ICH einen Lohn, da ICH es aber unfreiwillig Tuesday, ist es ein Dienst, der mir anvertraut wird. 18. Was ist also mein Lohn? Es ist der, das ICH das Evangelium kostenlos anbiet und debi mein Recht als Evangeliumswirkende nicht in Ansprach nehme. 19. Obwohl ICH von allen Menschen unabhängig und frei bin, habe ICH mich doch allen zum Diener gemacht, im so viel wie möglich zu gewinnen. 20. Den Juden bin ICH wie ein Jude geworden, Juden zu gewinnen, denn die unter dem Gesetz stehen, bin ICH wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ICH selbst nicht unter dem Gesetz stehe, die unter dem Gesetz zu gewinnen. 21. Denn in one Gesetz bin ICH y einer one Gesetz geworden, obwohl ICH nicht one Gott Gesetz bin, sondern unter dem Gesetz Christi stehe, die one Gesetz zu gewinnen. 22. Denn schwachen bin ICH schwach geworden, die schwachen zu gewinnen. ICH bin allen als geworden, damit ICH auf Jed Weiser einig ret. 23. All dies Tuesday ICH am des Evangeliums willen, damit ICH selbst teilhaber und seinen segnungen word. 24. Wisst ihr nicht, dass in einem Wettlaufswar al Lauferrennen, aber ne einer den Preis erholt? Lauft so, dass in gewinnt. 25. Jeder Athlet, der an einem Wettkampf teilnimmt, ubt sich in strenger Selbstbeherrschung. Sie tun dies, einen verganglichen Siegesgrans zu erhalten, wo aber streben nach einem unverganglichen. 26. ICH lauft daher nicht zielos, und ICH schlage nicht wie jemand, der in die Luft schlagt. 27. Viel mehr disziplinier und unterwerf ICH meinen Körper, damit ICH nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst untauglich word.